Text 21. Subversive Theorie, die Sache selbst und ihre Geschichte, von Johannes Anjuli. Wintersemester 1989 hielt Johannes Anjuli seine Abschiedsvorlesung an der Freien Universität Berlin. Beginnend mit dem alten Griechenland und dem Spartakusaufstand, über die Bauernkriege, die Renaissance und die Aufklärung hinweg, über Michael Weitling, Karl Marx und Michael Bakunin bis in die Gegenwart hinein, zeigt Anjuli, was es heißt, den Antagonismus gegen Herrschaft und Ausbeutung zu praktizieren und ihn zugleich zu denken. Hörbuch in 15 Kapiteln, heute die Dame Vernunft und ihre Agitatoren. Zwischen dem 11. und dem Beginn des 15. Jahrhunderts bewahrheitet sich, dass nicht nur die Ecclesia Militans des Augustin und die Ecclesia Triumphans der Päpste die Bergpredigt vollkommen vergessen hatten, sondern dass auch die Subversion, die Negation, die Aufständischen, das heißt die Rebellen in Christo, genauso wenig von ihr wissen wollten. Bis auf die Waldenser jedenfalls. Zunächst zur Erinnerung. Die philosophische Linie der Subversion der gesellschaftlichen Negation hatte über die Zersetzung des Glaubens und die Auflösung der kirchlichen Dogmatik bis hin zum Prinzip der Volkssouveränität geführt. Die zweite Linie, die häretische, betrieb die Umstülpung der gesamten Werteordnung und aller Glaubensvorstellungen, schließlich die politische Linie im eigentlichen Sinn des Wortes, nicht zu verwechseln mit den sozialen und gesellschaftlichen Bewegungen, die natürlich viel stärker waren. Gemeinsam war allen Formen der Subversion, dass sie sich der Gesellschaft zuwandten und egalitäre Tendenzen vertraten, vor allem die Sekten. Ordnungen und Wertesysteme wurden verworfen, zum Teil durch neue ersetzt, zum Teil einfach negiert. Und dies in Formen, die bei den Nominalisten schon in Richtung eines ausgesprochenen Skeptizismus gingen. Diese Bewegungen der Laizität, der Verweltlichung, der Säkularisierung der Kirche war aber nicht etwa atheistisch oder antichristlich. Alle diese subversiven Kräfte, diese Aufständischen und Rebellen, die auch töteten und brandschatzten, begriffen sich in der wahren Nachfolge Christi. Man muss unterscheiden zwischen ihrem Kampf gegen die Kirchenmacht und ihrem Kampf für eine andere Gesellschaft. Und es ist wichtig, dass diese aus den Städten auf die Bauernmassen übergreifende Bewegung gleichwohl durch ihren laizistischen Charakter, durch ihre starke Betonung der Ratio sich auszeichnete. Ende des 12. Jahrhunderts erschien in Frankreich ein Roman mit dem Titel Roman de la Rose, den Umberto Eco wohl von daher hat. Der Autor ist unbekannt geblieben. Er schildert im Grunde eine Gesellschaft, die bereits bürgerlich ist, die sich schon durch bürgerliche Tugenden, auch durch die Tugend der Arbeit charakterisieren lässt. Und in der, wie der Anonymous sagt, nicht mehr die Geburt und das mitten im Feudalismus, sondern die Tendenz zur Freiheit ausschlaggebend sein soll in der gesellschaftlichen Arbeitsteilung. In diesem Roman aber erscheint eine bezeichnende Gestalt. Nicht etwa Gott oder ein Heros, sondern die Dame Raison, die Dame Vernunft. Ein interessantes Indiz, wie in dieser stark durch mystische und messianische Gedanken geprägten Zeit sich eben diese Mystik zum Teil als Antwort auf das Irrationale begreift, das in der Kirche, in der kirchlichen Macht, in der Macht überhaupt präsent ist. Jacopone da Todi, einer der großen Dichter Italiens, beschrieb in einem Gedicht gegen Papst Bonifatius VIII., der die Stadt Palestrina, in der Jacopone da Todi lebte, belagerte, den Papst als eine Ausgeburt niedriger Gefühle und Instinkte, als Finsternis, der das Lumen Naturale unbekannt sei. Er wurde sofort nach der Einnahme der Stadt exkommuniziert und zu lebenslangem Kerker verurteilt. Papst Bonifatius ließ die Stadt dem Erdboden gleichmachen, den Boden umpflügen und Salz darauf streuen, auf dass sie niemals wieder erbaut werde. Bonifatius ist längst tot, aber Palestrina wurde wieder aufgebaut und existiert nach wie vor. Am Ende der letzten Vorlesung wurde der Einwand erhoben, der Begriff der Subversion impliziere einen unzutreffenden Primat des Denkens. Dass zunächst von der theoretischen Subversion die Rede war, bedeutet noch lange nicht, dass das Denken das Ausschlaggebende oder gar das Primäre sei. Es ist dies zunächst eine Frage der Darstellung. Ein Anfang muss eben gemacht werden. Man kann alles durcheinanderwerfen oder eben bestimmte Linien mehr oder weniger genau trennen. Aber es wurde schon darauf hingewiesen, dass es sich bei der Subversion um eine dreifache Bewegung handelt, deren Linien ineinander verwoben sind, die zum Teil, wie Ernst Bloch gesagt hätte, ungleichzeitig sind. Das bedeutet, dass nicht immer Denkanstöße zuerst kommen, dann die entsprechende Bewegung oder ein Aufstand. Aber es bedeutet ebenso wenig, dass es zuerst zu spontanen Aufständen kommt, die dann den Anstoß geben zum subversiven Denken. Beides kommt vor. So zum Beispiel ist Arnold von Brescia, der im Jahre 1143 die Kommune von Rom ausruft, ein Schüler von Abelard. Das heißt, in diesem Fall ist der philosophische Anstoß das erste, denn er bewirkt, dass Arnold den Gedanken der Republik wieder aufgreift. Verwobener verhält es sich im Fall der franziskanischen Bettelorden, vielmehr ihrer sektiererischen und heretischen Fraktionen. Natürlich steht am Anfang Franz von Assisi, doch was die philosophische Theorie und subversive Erkenntnistheorie eines Wilhelm von Ockham bedingte, war die Tatsache, dass er Franziskaner war, dass er dem Bettelorden angehörte. Hier haben wir die Umkehrung. Zuerst existiert der Bettelorden mit seinem ganz durchaus heretischen Einschlag, mit seiner Kritik des Reichtums. Und dann kommt Wilhelm von Ockham, der Philosoph, der dies Bestehende philosophisch und theoretisch destruiert. Andererseits arbeitet Wilhelm von Ockham vor den großen Bauernaufständen, die zum Teil seine politischen Gedanken aufnehmen. Das gleiche bei den großen deutschen Bauernkriegen. Die Religionsgemeinschaft der Katharer, der Reinen, kommt mit ihrer Idee der Laiensouveränität vor Marsilius von Padua, dessen Buch Defensor Pacis 1324 erscheint, in dem er das Prinzip der Volkssouveränität zum ersten Mal theoretisch begründet. 200 Jahre später, in den 12 Artikeln der Bauern, finden sich die gleichen Prinzipien, die Marsilius von Padua gegen den Machtanspruch des Papstes entwickelt hatte. Und auch der Bundschuh kam, bevor Martin Luther 1517 Thesen an Kirchenportale nagelte, wobei die Frage, ob Luther ein subversives Element war, noch dahingestellt sei. Man kann also nicht von einem Primat der Praxis oder einem Primat der Theorie reden. Es handelt sich um eine Zeit der Gärung. Da kommt der Anstoß einmal von den Philosophen und einmal von den Bettelorden, das eine Mal von den großen Gestalten, das andere Mal von den Volksmassen selbst. Im Schnittpunkt dieser Zeit jedoch, um 1300, erreicht die Macht der Kirche ihren höchsten Punkt mit dem 8. Bonifatius, der 1303 in der Enzyklika Unam Sanctam den totalen Macht- und Herrschaftsanspruch des Klerus herausstreicht. Er beansprucht den absoluten Primat, also nicht nur in spiritualibus, nicht nur in geistlichen, sondern auch in gesellschaftlichen und politischen Dingen. Ihr Verfasser war in Wahrheit natürlich nicht der 8. Bonifatius, sondern Aegidius Romanus, einer der bedeutendsten Schriftsteller des Mittelalters. Mit seiner Schrift mit dem schönen Titel De Ecclesiastica Sive Summi Pontifices Potestate, über die Macht der Kirche oder des höchsten Papstes, hat er dem Totalitarismus die intellektuellen Fundamente gelegt. Das Verblüffende daran ist, dass Aegidius die Theorie des totalitären Staates, die so modern scheint, in diesem Buch bis in alle Einzelheit auf das Spitzfindigste gewissermaßen entwickelt. Allerdings nicht als Totalitarismus des Staates, sondern der Kirche. Die Kirche ist ihm das Eigentliche, das auch säkulare Gemeinwesen, die Ordnungsinstanz. Interessant ist, dass die Auffassung, die Kirche sei das totalitäre System par excellence, ein langes Leben gehabt hat. Noch in den 30er Jahren, als Mussolini den totalitären Staat in Italien proklamierte und in dessen Namen die katholischen Jugendverbände verbieten wollte, bekam er vom Papst in einer Enzyklika namens »Wir haben es nicht nötig« die Antwort: Nur die katholische Kirche habe das Recht darauf, totalitär zu sein. Bis in die 30er Jahre also blieb die Unam Sanctam von 1303 gültig. Um das Jahr 1000 vollzog sich der Machtwechsel vom Kaiser zum Papst. Je stärker die Kirche wird, je stärker sie sich gegen die weltliche Macht durchsetzt, umso durchgreifender entwickelte sich nun aber die subversive und häretische Gegenbewegung. Natürlich wird sie sehr lange brauchen, um endlich zu einem entscheidenden Sieg zu kommen. Erst in der Renaissance, vielleicht auch mit der lutherischen Reform, verbessern sich ihre Chancen. Bis dahin wurden die Heretiker, wurde die Subversion jedes Mal restlos vernichtet und hoffnungslos geschlagen. Doch zurück auf die Spuren der Subversion. Die Häresie der Bogomilen, der Gottesfreunde, war von Kreuzfahrern nach Europa gebracht worden und dann auf die Katharer übersprungen. Die Katharer waren keine Sekte, sondern eher eine eigene Kirche. Sie waren zugleich die letzte manifeste Erscheinungsform der orphitischen Lehre, wonach der Weltschöpfer der Geist des Bösen und erst Christus der wahre Gott gewesen sei. So stark waren die Katharer, dass sie im Jahre 1167 in Toulouse sogar ein regelrechtes Kirchenkonzil veranstalten konnten. Ihr gesellschaftliches Prinzip war die Absage an das Feudalsystem. Ihre Schriften, die eigentlich Proklamationen sind, propagieren das Laienchristentum. Und aus ihrer Gleichgültigkeit gegen alle Formen der Herrschaft, aus der Art, wie sie die kirchliche Ordnung verwarfen, spricht wohl so etwas wie die heutige Theologie der Befreiung. Es war dies in der Tat eine Theologie. Eine Theologie allerdings, die sich von den Fesseln sowohl des Feudalsystems als auch der Kirche befreien wollte. Ihre Lehre ging nicht restlos verloren. Sie wurde von den Waldensern fortgesetzt, die sie allerdings in einigen wesentlichen Punkten änderten. In den Mittelpunkt ihrer Subversion stellten die Waldenser die Agape, die Liebe, was sie dazu führte, mit allem Nachdruck eine Kirche der Armen und eine arme Kirche zu sein. Sie erhoben zum ersten Mal den unzweideutigen Anspruch auf freie religiöse Subjektivität. Die Waldenser sind bis auf den heutigen Tag wirklich die einzigen, die die Bergpredigt ernst nehmen, die von Anfang an gegen Todesstrafe und Krieg eintraten. Sie waren auch die Ersten, die aus dem Prinzip der Gleichheit in der Kindschaft Gottes die Konsequenz zogen, dass es in der Gemeinde zwischen Frauen und Männern keine Unterschiede gäbe. Die Bewegung war organisatorisch stark genug, um für sich zu existieren. Vor der päpstlichen Verfolgung zogen sie sich in die Hochtäler der Piemontesischen Alpen zurück, wo sie immer noch leben. Erst 1948 wurden sie durch die italienische Verfassung als Kirchengemeinde anerkannt. Bis dahin wurden sie, zuletzt von den Faschisten, immer verfolgt. Für die weitere Entwicklung der gesellschaftlichen und politischen Negation sind aber nicht die Katharer und nicht die Waldenser ausschlaggebend, die gewissermaßen ihre Sondergeschichte gehabt haben, sondern das glückliche Zusammentreffen zweier Tendenzen, die wirklich in die Geschichte Europas eingreifen sollten, deren Protagonisten Joachim von Fiore und Franz von Assisi waren. Es stellt sich die Frage, ob Franz von Assisi ein subversives Element gewesen ist. Vertrat er doch einen ausgesprochenen Kult der Armut? Er handelte wie der berühmte Kyniker Diogenes in der Antike. Aus reichem Hause kommend, verlebte er eine sehr prunkvolle und abenteuerreiche Jugend, bis auf einmal eine Wende in seinem Leben eintrat. Auch von Erleuchtung ist die Rede. Er verkaufte alle seine Güter und beschloss, von nun an in Armut zu leben. Aber nicht nur das, sondern er bestritt überdies das Recht des Klerus überhaupt, irgendetwas zu besitzen. Sein Denken weist auch pantheistische Züge auf. Er schwärmte von den Sternen, Pflanzen, Tieren, beinahe wie ein ökologischer Mystiker, sprach von Fratello Sole und Sorella Luna, das heißt von Schwester Sonne und Bruder Mond, während es doch auf Italienisch heißt Bruder Sonne und Schwester Mond. Kein Fall also für feministische Sprachpolitik. War Franz von Assisi ein Subversiver? Er war ein treues Lamm seiner Kirche, das keine Gelegenheit ausließ, gegen Papst und Kirche zu wettern. Gerade dies ermöglichte es der Kirche, seine Bewegung zum Teil zu vereinnahmen, nämlich durch ihre Transformation in eine Institution, in den Bettelorden der Franziskaner. Die Vereinnahmung bestand nicht darin, dass die Franziskaner als Orden anerkannt wurden, sondern darin, dass der Bettelorden kurz darauf durch päpstliches Dekret gezwungen wurde, sich Ordensbesitz zuzulegen. Dem Bettelorden blieb nur die Ideologie des organisierten Bettels und der Kult der Armut. Aber daraus wiederum erhob sich eine pauperistische, an den Armen orientierte revolutionäre Bewegung, die sich im gleichen Maße radikalisierte, indem sie das Prinzip der Armut, das Franz von Assisi verkündet hatte, mit dem Chiliasmus des Joachim von Fiore verband. Chiliasmus, das kommt von Chilioi, 1000, und gemeint ist das tausendjährige Reich. Der Chiliasmus war die radikalste Form der mittelalterlichen Häresie, die eigentliche Subversion des Mittelalters. Es war die Religion der Entrechteten, mit einer zwar utopischen, aber doch handfesten kommunistischen Vorstellung davon, wie die gerechte Gesellschaft auszusehen habe, verbunden mit einer allerdings messianischen Gewalttätigkeit. Diese Gewalttätigkeit zeichnet den Chiliasmus übrigens bis auf den heutigen Tag aus, kam er doch aus Kalabrien, wo es noch im Jahre 1948 zu einem chiliastischen Aufstand gegen den Staat kam. Das Grundprinzip des Chiliasmus war die Errichtung einer grundstürzend anderen Weltordnung und dies sowohl im gesellschaftlichen Sinne der Eigentumsordnung als auch im christologischen Sinne, predigte er doch die Möglichkeit, die von Christus gewollte Welt schon auf Erden zu errichten, im Diesseits, nicht erst im Himmel. Der Chiliasmus vertrat die utopische Vision einer Gesellschaft ohne Orden und gekrönte Häupter, ohne Mein und Dein. Dahinter verbarg sich die fundamentale Absage an die paulinische Kirche. Das heißt, an die herrschaftliche Institution, wie sie nicht Jesus, sondern der Apostel Paulus gestiftet hatte. Diese radikale Feindschaft gegen alle Macht und allen Besitz kulminierte dann in der Wiederaufnahme der Naturrechtslehre der Stoa, verstanden natürlich als christliche Naturrechtslehre, deren Prinzipien, Resultat der Gleichheit in der Kindschaft Gottes wie bei den Waldensern, Freiheit und Gleichheit waren. So wurde die ursprünglich nur religiös gemeinte Gleichheit rationalistisch umgewendet und in gesellschaftliche Gleichheit übersetzt. Notabene, gesellschaftliche, nicht politische Gleichheit, denn es ist klar, dass das Dritte, das tausendjährige Reich, kein Staat im eigentlichen Sinne mehr sein konnte. Nebenbei versteht es sich von selbst, dass das Dritte Reich des Joachim von Fiore mit dem des Adolf Hitler nicht nur nicht das Geringste zu tun hat, sondern dessen gerades, nämlich staatsfeindliches Gegenteil darstellt. Die Zentralgestalt dieser allerdings radikal egalitären Auslegung des christlichen Gottes- und Naturrechts ist also Joachim da Fiore. 1130 geboren, 1202 in San Giovanni in Fiore gestorben, einer Stadt in Kalabrien. Worin bestand nun der Unterschied zwischen seinem Chiliasmus und der rein pauperistischen Richtung des Franz von Assisi? Joachim von Fiore wollte, im Gegensatz zu Franz von Assisi, die Kirche keineswegs reformieren, auch nicht in der Absicht, sie nun in den Dienst der Armen zu stellen, das heißt, auf alles Eigentum und auf alle Macht zu verzichten. Das Dritte Reich intendierte vielmehr die Abschaffung der Kirche, vielleicht auch die Abschaffung der dogmatischen Christologie. Der Chiliasmus des Joachim von Fiore gründet in einer Art Philosophie der Weltgeschichte. Die Rede vom Dritten Reich besagt, dass es schon zwei Reiche gegeben hat. Und zwar, und hier kommt ein kleiner Schuss des Ophitentum herein, insofern, als zuerst das Reich des Vaters herrschte, das Alte Testament, in dem Furcht und Gesetz herrschten. Zwar wird nicht etwa ophitisch der Schöpfergott selbst als Prinzip des Bösen betrachtet, aber er wird jedenfalls als herrschendes Prinzip aufgefasst, das sich gesellschaftlich durch den Schrecken und sein Gesetz verwirklicht. Das Reich des Sohnes ist das Zweite Reich, das Reich des Neuen Testaments. Und jetzt geschieht etwas Eigentümliches. Joachim von Fiore sieht hier im Neuen Testament einerseits ein neues Prinzip auftauchen, das das alte Prinzip der Furcht und des Gesetzes in der Tat überwindet, das Prinzip der Liebe, doch auf der anderen Seite steht das im Neuen Testament angelegte, eigentlich paulinische Element, nämlich die Trennung von Priester und Laie, dazu die Trennung von Herr und Knecht. Auch das Zweite Reich, auch das Evangelium also, schafft keine Gesellschaft, die dem christlichen Naturrecht der Gleichheit und Freiheit wirklich genügen könnte. Erst im Dritten Reich, im Reich des Heiligen Geistes, denn Joachim ist ein christlicher Subversiver, kommt die Erleuchtung der mystischen Demokratie ohne Priester und ohne Herrn, wie Ernst Bloch sagt. Es findet sich ein Satz, der von Lenin stammen könnte. Das Dritte Reich kommt dann, wenn die Herren nicht mehr können und die Knechte nicht mehr wollen. Lenin sagte, die revolutionäre Situation sei da, wenn die herrschende Klasse nicht mehr herrschen kann und die beherrschte Klasse nicht mehr beherrscht werden will. Die erste materialistische Revolutionstheorie stammt also von einem Christen. Die Charakterisierung der drei Reiche als ein weltgeschichtlicher Prozess auf ein emanzipatives Telos zu, ist etwas, das man mit Hegel als Fortschritt im Bewusstsein der Freiheit bezeichnen kann. Aber auch mit der Aufklärung, als den Siegeszug der Vernunft. Die Prinzipien, die die drei Zeitalter charakterisieren. Das erste Reich ist das sub lege, das heißt unter dem Gesetz. Das zweite Reich ist sub gratia, unter der Gnade. Und im dritten Reich kommt das Wort sub gar nicht mehr vor, denn dies Reich ist in plenitudine intellectus, das heißt im Vollbesitz des Intellekts. Das ist ein eigentümlich rationales Moment in dieser sonst mystischen Zeit. Ernst Bloch nennt diese Auffassung in seinem Prinzip Hoffnung die Idee eines absoluten Pfingstfestes. Bei Joachim von Fiore findet sich eine Geschichtsphilosophie, die an die Drei-Stadien-Theorie des Griechen Polybios erinnert, die später von Giambattista Vico weiterentwickelt wurde, um dann im 19. Jahrhundert bei Auguste Comte positivistisch zu verenden. Diese Doktrin vom tausendjährigen Reich trennt sich abrupt und unvermittelt vom offiziellen Dogma, erst müsse die Endzeit kommen, damit nach dem jüngsten Gericht das Reich Gottes verwirklicht werden könne. Das Wort »Mein Reich ist nicht von dieser Welt« wird von Joachim von Fiore nicht anerkannt. Vielmehr geht es darum, das Reich Gottes in die Geschichte hereinzuholen und in der Gesellschaft zu verwirklichen. Das Dritte Reich dieser visionären Idee hat aber auch ein Subjekt. Lange vor Marsilius von Padua, lange vor aller Diskussion über die Volkssouveränität erscheint der Populus, das Volk, als Subjekt der Geschichte. Nicht, dass näher bezeichnet würde, was Volk eigentlich bedeutet. Doch der Einfluss des franziskanischen Pauperismus wird dazu führen, dass das Volk nichts anderes ist als die unteren Bevölkerungsschichten, als die unterdrückte Bauernschaft. Wie dem Gedanken des jüngsten Gerichts eine Absage erteilt wird, so entschieden ist die für die damalige Zeit ungeheuerliche Bejahung des Lebens. Das lebenswerte Leben wird anerkannt, das Leben als Eigenwert. O vita vitalis dulcis et amabilis. O lebendiges Leben, süß und liebenswert. Mit Joachim von Fiore, mit der Entwicklung des Chiliasmus, tritt die Subversion unwiderruflich in die Geschichte ein. Im selben Augenblick, in dem sie aus Herrschaft und Knechtschaft heraustritt und dem Staat, dem Gesetz, die fällige Absage erteilt. Christus ist zwar als Prinzip vorhanden, nicht als Person, aber dieser Christus erscheint in eigentümlicher Weise aufgelöst, ist nicht mehr der große Religionsstifter, der große Prediger oder Wundermacher, sondern etwas, das geschichtliche Wirklichkeit ist. Der Christus des tausendjährigen Reiches ist nicht der Corpus Mysticum, der mystische Körper Christi, als den die offizielle Lehre eben die Kirche ausgibt, sondern er ist die Societas Amicorum, die Gesellschaft der Freunde. Und um noch einmal Bloch aus einer zwar sehr gewagten, aber auch sehr schönen Behauptung zu zitieren, Joachim von Fiore hat Christus in die Kommune aufgelöst. Auch die politische Linie der Subversion war in dieser Zeit tätig, obwohl am Rand der Ereignisse. Zumindest Arnold von Brescia und Cola di Rienzi müssen erwähnt werden. Beide waren sie gläubige Söhne der Kirche. Und es musste einiges geschehen, damit Arnold von Brescia anfing, politisch zu denken. Es musste zum Beispiel der Papst von Rom nach Avignon umziehen. Ins verwaiste Rom kam nun aus Norditalien, aus Brescia, und gründete 1143 Il Comune di Roma, die Kommune von Rom. 700 Jahre vor der von Paris. Ein politisches Projekt, das schon damals haltlos utopisch war und völlig aus seiner Zeit herausfiel. Diese Kommune di Roma sollte nach dem Vorbild der klassischen Republik von Rom funktionieren. Zudem politisierte Arnold die Religion. Und darin fand er Anschluss an einen ganz modernen Gedanken, der erst während der Aufklärung wieder gedacht werden wird, der allerdings bei Spinoza antizipiert wird. Die Religion ist ihm keine übersinnliche, transzendentale Lehre mehr, sondern nur das Sittengesetz. Arnold von Brescia konnte aus der im Grunde völlig verkommenen und zerfallenen Stadt unmöglich eine Republik machen. Als der Papst mit Unterstützung der Franzosen gegen Rom ziehen wollte, rief Arnaldo den Gegner des Papstes zu Hilfe, den ersten Friedrich von Staufen. Aber Friedrich wollte nur nach Rom, um etwas ganz anderes zu tun. Er wollte zum römischen Kaiser deutscher Nation gekrönt werden. So zerschlug er die Kommune von Rom und lieferte Arnold von Brescia dem Papst aus, der ihn enthaupten ließ. Friedrich I. von Staufen ist also der würdige Großvater des zweiten Friedrich, des Erfinders des Scheiterhaufens. Und was den einen ein übler Herrscher ist, das ist den Deutschen ein Held. Barbarossa. Die Verbindung zwischen franziskanischem Pauperismus und chiliastischer Vision produzierte eine explosive Mischung, die bewirkte, dass sich, bei den Franziskanern vor allem, ein neues Prinzip durchzusetzen begann. So bei Segarelli, einem Fraticello, einem minderen Bruder des franziskanischen Ordens, das Prinzip der Anarchie. Aus seinen Äußerungen, vor allem aus denen seines Nachfolgers Fradolcino, lesen manche etwas heraus, was ganz nach Michail Bakunins späteren Ideen über Staatlichkeit und Anarchie klingt. Die Fraticelli, die minderen Brüder im Heiligen Geist, vertraten, wenn nicht anarchistische, so doch anarchische Tendenzen. Alle diese Sekten jedoch übersetzten das Religiöse sofort ins Soziale. Das heißt, sie predigten die Egalität. Daraus erwächst der große norditalienische Bauernaufstand. Unter der Führung von Margherita la Bella, Margarete der Schönen, und Fradolcino zogen sich einige tausend dieser Fraticello auf den Monte Cebello zurück. Der Berg wurde zur Festung ausgebaut und in großzügiger Handhabung dieses Prinzips der Selbsthilfe pflegten sie regelmäßig ins Tal zu ziehen und Lebensmittel zu requirieren. Diese messianische Gewalttätigkeit darf nicht vergessen werden. Margherita la Bella und Fradolcino wurden 1307 ergriffen und grausam hingerichtet, so überaus bestialisch ums Leben gebracht, dass die Sprache versagt. Näheres ist viel schöner in Umberto Ecos Der Name der Rose zu erfahren. Im 14. Jahrhundert überquert die Subversion dann die Alpen und setzt sich in England und Mitteleuropa fest. Die englischen Lollarden unter der Führung von John Wycliffe verkünden das Gleiche wie die oberitalienischen Fraticello oder die kalabresischen Chiliasten. Bei Wycliffe kommt es zu einer eigentümlichen Radikalisierung, die schließlich 1378 in der Absetzung des Papstes kulminiert. Der Papst wird als Antichrist bezeichnet und für abgesetzt erklärt. Die Bewegung der Lollarden, das heißt der Wanderprediger, führt 1381 zum ersten englischen Bauernaufstand, und zwar unter der Führung eines gewissen John Ball. Nach dem Tod ihres Anführers 1384 wurden die Lollarden dann in gemeinsamer Arbeit von Kirche und Staat vernichtet. Englands gesellschaftliche und religiöse Erneuerung gelang daher erst später, nach der Reformation. Aber die Lehre Wycliffs und der Lollarden fand eine wichtige Fortsetzung bei Johannes Hus in Prag. Bei Hus und den Hussiten kommt es zu einer folgenreichen Laisierung der Kirche. Hier gab es den Laienkelch und dies bedeutete praktisch die Durchbrechung der katholischen Tradition, die Vorwegnahme der lutherischen Reformation. Nicht nur die Hostien, auch der Kelch gehört in die Hand der Laien, dazu die Laienpredigt. Ein Laienchristentum also wie bei den Chiliasten, kein Priesterchristentum. Außerdem predigte Hus, wie später auch Luther, die Freiheit der Bibelauslegung, die Freiheit der Predigt. Allerdings geht Hussens Subjektivierung der Religion weiter, bis in die Absage an die Objektivität der kirchlichen Institutionen. Der Mensch ist unmittelbar zu Gott, er bedarf der kirchlichen Vermittlung nicht. Und so erging es Huss wie Arnold von Brescia. Auch er vertraute dem Kaiser, einem Sigismund so und so viel, der ihm kaiserliches Geleit zum Konstanzer Konzil versprach, um seine Thesen und seine Philosophie zu rechtfertigen. Das freie Geleit war ein leeres Wort und er wurde in Konstanz verbrannt. Was blieb, war seine Bewegung. Wie später die Anabaptisten, die Wiedertäufer, spaltete sie sich in zwei Richtungen, in eine pietistisch-pazifistische Bewegung und in eine militante, die Bewegung der Taboriten. Jan Hus jedenfalls ist zum tschechischen Nationalheld geworden, weil er schon damals die tschechische Nation und die böhmische Nation als selbstständige Einheit gegen die deutsche Kultur proklamierte. Deutsche Lexika und Nachschlagewerke dagegen sprechen immer von seiner antideutschen Politik. Er ist auch verantwortlich für die sogenannte Tschechisierung der Prager Karls-Universität, die ursprünglich eine deutsche Gründung war. Er war ihr erster tschechischer Rektor. Die Taboriten brachten diesen politischen Kampf für die Einheit, für die Nationwerdung der Tschechen aufs Schlachtfeld und seit 1430 unternahmen sie Raubzüge durch halb Europa, bis sie 1443 besiegt wurden. Die Subversion dieser Zeit geht also von den Städten aus, ergreift aber durch den Pauperismus des Franz von Assisi sehr schnell die armen Bauernmassen. Die historische Literatur jedoch stellt diese Geschichte als eine Art Geistesverwirrung dar. Gemessen an den Heroen der Weltgeschichte hat man es mit Gestalten und mit Bewegungen zu tun, für die eigentlich, so wird oft gesagt, die Psychiatrie zuständig wäre und nicht die ehrenwerte Geschichte der politischen Theorie. Es kommt hier natürlich, wie so oft, auf den Standpunkt, auf die Perspektive an. Wenn man sich auf den Standpunkt der Ordnung stellt, so handelt es sich zum Beispiel bei Fra Dolcino oder den Fraticelli nicht nur um Verrückte im gewöhnlichen Sinne, sondern tatsächlich um Feinde der Menschheit. Und zwar deshalb, weil sie eine andere Menschheit haben wollten, weil sie das tausendjährige Reich aufbauen wollten, eine Welt ohne Mein und Dein, eine Gesellschaft ohne Herren und Knechte. Damals ein Ding der Unmöglichkeit und heute soll es immer noch so sein, insofern wirkt die Geschichte fort. Aber die Subversion ist und bleibt, seit Eva, seit Prometheus, ein perennierendes Moment, ohne dass die Humanitas offensichtlich nicht denkbar ist. Sie ist die vergessene, verdrängte, unterdrückte Linie der Geschichte. Die herrschende Geschichte ist nach wie vor die Geschichte der Herrschenden. Der Platz zum Beispiel, den ein Aegidius Romanus und sein Totalitarismus in einer handelsüblichen Geschichte der politischen Theorie einnimmt, ist beträchtlich. In George H. Sabines A History of Political Thought sind es knapp 10 Seiten. Franz von Assisi kommt überhaupt nicht vor und Joachim von Fiore wird zwar dreimal erwähnt, aber nur als jemand, der irgendwie nicht ganz einverstanden war mit der herrschenden Ordnung. Greift man zu den großen deutschen Nachschlagewerken, so findet man weder den Namen Fra Dolcino und Zegarelli noch irgendein Wort über ihre tatsächliche Bedeutung. Ich sage das auch deshalb, weil die nächste Vorlesung am 19. Dezember stattfindet. Nicht, dass dieser Tag ein besonderer Tag wäre, aber der Anlass ist ein besonderer. Zu der vergessenen Linie der Subversion gehören auch die vergessenen Gedenkjahre. Es ist im Allgemeinen üblich, dass 100, 200, 300 Jahre nach der Geburt eines großen Mannes oder auch einer großen Frau seiner oder ihrer gedacht wird. Und am 21. Dezember 1489, vor 500 Jahren also, wurde in Stolberg im Harz Thomas Münzer geboren. Die nächste Vorlesung wird also eine Art Gedenkveranstaltung für Thomas Münzer sein, den Theologen der Revolution.